Erster ihr Galater, seid dumm. Wer hat euch belogen? Ihr wisst doch, dass Jesus am Kreuz starb. Zweiter, ich frage euch nur eins. Habt ihr den Geist durch das Gesetz bekommen? Oder habt ihr ihn durch den Glauben bekommen? Dritter, seid ihr so dumm? Ihr habt mit dem Geist angefangen. Wollt ihr jetzt mit eigenen Kräften weitermachen? Vierter, habt ihr so viel umsonst erlebt? Ich hoffe, es war nicht umsonst. Fünfter, Gott gibt euch den Geist. Er tut Wunder bei euch. Tut er das wegen dem Gesetz? Nein, er tut es wegen eurem Glauben. Sechster, denkt an Abraham. Er glaubte Gott. Deshalb sagte Gott, du bist gut vor mir. Siebter, ihr seht also, wer glaubt, der gehört zur Familie von Abraham. Achter, die Schrift wusste es schon früher. Gott macht auch andere Völker durch Glauben gut. Gott sagte zu Abraham, alle Völker werden durch dich Glück haben. Neunter, also bekommen alle Gläubigen den Segen. Sie bekommen ihn zusammen mit Abraham. Zehnter, wer nur das Gesetz tut, hat Pech. In der Schrift steht, wer nicht alles im Gesetz tut, ist verflucht. Elfter, niemand wird durch das Gesetz vor Gott gut. Das ist klar. Denn wer vor Gott gut ist, wird durch Glauben leben. Zwölfter, das Gesetz hat nichts mit Glauben zu tun. Das Gesetz sagt, wer diese Dinge tut, wird durch sie leben. Dreizehnter, Christus hat uns frei gekauft. Er nahm den Fluch vom Gesetz auf sich. Es steht geschrieben, wer am Holz hängt, ist verflucht. Vierzehnter, so kommt der Segen von Abraham zu allen Völkern. Das passiert durch Jesus Christus. Wir bekommen den versprochenen Geist durch den Glauben. Fünfzehnten, Freunde, ich gebe euch ein Beispiel aus dem Leben. Wenn zwei Menschen einen Vertrag machen, kann niemand ihn ändern. Sechzehnter, Gott gab Abraham und seinem Kind Versprechen. Er sagte nicht Kinder. Er sagte Kind. Damit meinte er Christus. Siebzehnter, ich meine das so, Gott machte zuerst einen Vertrag. Das Gesetz kam erst 430 Jahre später. Das Gesetz kann den alten Vertrag nicht löschen. Achtzehnter, kommt das Erbe durch das Gesetz? Dann kommt es nicht durch das Versprechen. Aber Gott gab es Abraham durch ein Versprechen. Neunzehnter, warum gibt es dann das Gesetz? Es kam wegen der Sünden dazu. Es sollte bleiben, bis das Kind kommt. Engel gaben das Gesetz durch einen Vermittler. Zwanzigster, ein Vermittler hilft zwischen zwei Seiten. Aber Gott ist nur einer. Einundzwanzigster, ist das Gesetz gegen Gottes Versprechen? Nein, niemals. Ein Gesetz kann kein neues Leben geben. Sonst käme die Gerechtigkeit durch das Gesetz. Zweiundzwanzigster, aber die Schrift sagt, alle Menschen sind Gefangene der Sünde. So bekommen nur die Gläubigen das Versprechen durch Jesus Christus. 23. Früher waren wir Gefangene vom Gesetz. Wir warteten auf den Glauben. Dieser Glaube sollte später kommen. 24. Das Gesetz war wie ein Lehrer für uns. Es führte uns zu Christus. So werden wir durch den Glauben vor Gott gut. 25. Jetzt ist der Glaube da. Wir brauchen den Lehrer nicht mehr. 26. Ihr alle seid Kinder von Gott. Das seid ihr durch den Glauben an Jesus Christus. 27. Ihr seid auf Christus getauft. Ihr habt Christus wie neue Kleider angezogen. 28. Jetzt ist es egal, ob man Jude oder Grieche ist. Es ist egal, ob man Sklave oder frei ist. Es ist egal, ob man Mann oder Frau ist. Ihr seid alle eins in Jesus Christus. 29. Gehört ihr zu Christus? Dann seid ihr die Kinder von Abraham. Ihr bekommt alles, was Gott versprochen hat.